1. Die Weisheit hat er Haus errichtet und es mit sieben Kunstvolgehauen in Saulen ausgestattet. 2. Sie hat bereits erschlagt wie zubereitet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch für ein Festmahl gedeckt. 3. Er dienerinnen Worden ausgesandt, von den höchsten Punkten der Stadt aus ein Einladung zu bekunden. 4. Sie ruft jenen zu, die anerfahren sind oder denen essen einzig mangelt. 5. Konten nemtielen meinem Molen trinkt von dem Wein, den ich für euch bereitet habe. 6. Verlust your Torheit, anerfahrenin, damit leben kont, und beschreitet stattdessen den Weg der Einsicht. 7. Wer einen Spotter zu recht weist, sieht sich selbst schande zu, und wer einen Gottlosen tadelt, erledet de Dirch einen Makel. 8. Tadel einen Spotter nicht, seinen Hass zu vermeiden, tadel hingegen einen Weisen, den Word ditch darf erscharzen. 9. Gib einem Weisen Ratschlidge, und Word not kluger wer den, belehe einen Gerechten, und Word sein Wissen erweiten. 10. Der Beginn der Weisheit ist die Erfurcht vor Yahweh, und die Erkenntnis des Heiligen ist wahr Einsicht. 11. Den Dirchming wer den Dein Tage zahlreich sein, und den Lebensjahr wer den sich vermehren. 12. Wenn du weiser bist, kommt Dein Weisheit dir selbst zugut, bist du jedoch ein Spotter, tragst du die Konsequenzen all ein. 13. Frau Torheit ist Lord, unvernünftig und wollig unwissend. 14. Sie sitzt am Eingang eines Hauses, auf einem Thronen den höchsten Stellen der Stadt. 15. Von dort ruft Sie den Verbeigehenden zu, die ihren Geraden Weg verfolgen. 16. Wer anerfahren ist, soll hier einkehren und zu jenen, denen essen einzig mangelt, sagt Sie. 17. Gestolins Wasser schmeckt sus, und heimlich Genesins Brot ist besonders angenehm. 18. Dr. Angelardine ahnt nicht, dass sich dort die Schatten der Toten befinden und ihr Gas bereits in den Chefen der Unterwelt weilen.